16. Abschnitt. Die Walhalla auf dem atlantischen Himmelsberg. Der Name Walhalla bedeutet wohl die Halle, in der Fürsten und Könige jeweils gewählt wurden. Bei den Festgelagenen der Walhalla saßen die Asen auf ihren Hochsitzen. Auf dem Himmelsberg standen mehrere Paläste für die Asen. Nach dem Bericht der Edda bestanden sie ganz aus Gold und Edelsteinen. Siehe Johannes Offenbarung 21, 10 bis 21. Die Gitter waren goldene Ritterspieße. An den Decken wurden die mächtig strahlenden und funkelnden Schilde der Helden in Walhall aufgehängt, sodass man keines Lichtes, selbst nicht der Sonne und des Mondes, bedurfte, was auch Johannes Offenbarung 21, 11 und 23 erwähnt. Diese Wohnung der Asen war von immergrünen, lieblichen Hainen umgeben, in denen sich die Götter nach dem Mahle und nach den Kämpfen ergingen. Glatzheim hieß der größte Palast. In ihm besaß jeder der 12 Götter einen Ehrensitz, über alle jedoch ragte der 13. für Odin hervor. Dieser Palast war das größte und beste Gebäude der Welt, außen und innen von lauterem Golde. Die anderen Paläste der Asen waren ebenfalls aus rotem Gold erbaut, das Dach von Silber. In der Völuspa heißt es, einen Saal sah ich, lichter als die Sonne, mit Gold gedeckt auf Gimils Höhen. Übereinstimmend mit der Edda und Offenbarung Johannes berichten die ägyptischen Priester dem Solon, dass die den Asen geweihten Bauten auf dem Asenberg von Silber, Gold, Elfenbein und edlem Gestein nur so strotzten. Das waren also die Paläste der Asen auf dem atlantischen Himmelsberge. An den Wänden der Festhallen in den Palästen zogen sich die Bänke hin, bestimmt für die tapferen arischen Kampfesgenossen der Asen. In den Hallen vereinigten sie sich zu frohen Festgelagen, zu welchem vornehme Gäste aus den atlantischen Kolonien und anderen Staaten zugelassen waren und bei welchen die Walküren bedienten.